schon drauf, was du mir denn sagst, ob ich dich mal sehen könnt, ob du mich denn magst. Ich träum jede Nacht davon, wie wir tanzen gehen und ich dir dann leise sag, wann nach draußen geht. Auf dich hab ich gewartet seit einer Ewigkeit. Ein Blick in deine Augen und ich vergess die Zeit. Auf dich hab ich gewartet, weil's dich nur einmal gibt. Es ist um mich geschehen. Schenk dir noch Champagner ein, dann würd ich's riskieren. Auch wenn es nur Worte sind, die du längst schon kennst, sind sie heute doch wahr für mich, wie du sie auch nennst. Auf dich hab ich